بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, heute inshallah ta'ala machen wir mit dem 50. Unterricht über Al-Buyu' weiter. Und das heutige Thema lautet Itlaf. Itlaf bedeutet auf Deutsch Beschädigung. Und hierbei geht es um Beschädigung und auch also Beschädigung und Zerstörung von Wertsachen. Beschädigung und Zerstörung von Wertsachen. An und für sich hat dieses Thema mit Al-Ghasb direkt nichts zu tun. Allerdings ist der Zusammenhang offensichtlich, da es bei Ghasb sehr oft zur Beschädigung des Mahsub kommt. Und was auch ein Zusammenhang darstellt, ist, dass in beiden Fällen der sowohl der Ghasb als auch hier der betroffene Täter, der Mutlif, Damin ist. Ja, also das, wo, und deswegen wird das an dieser Stelle erwähnt, um zu schauen natürlich, wer wie Verantwortung trägt. Erstmal sprachlich gesehen, Itlaf kommt vom Wort Atlafa. Atlafa bedeutet zerstören oder eben beschädigen. Heißt es, die Zerstörung ist der Itlaf oder die Beschädigung. Und die Person, die das durchführt, ist der Mutlif. Ist der Mutlif. Natürlich grundsätzlich das Urteil über Zerstörung ist, dass es haram ist. Egal, ob es darum geht, eine Sache voll und ganz zu zerstören oder nur teilweise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht wird. Und Itlaf ist eine Form von Unheilstiften. Und Allah sagt ebenfalls sinngemäß, das erste war 756, zweite ist 1081, gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut gelten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Allah liebt die Unheilstifter nicht, in 564. Insofern spielt es keine Rolle, um welche Form von Mal es geht, aber es geht um Mal, wie zum Beispiel Tiere, Pflanzen, Häuser. Ansonsten etwas, was kein Mal ist, wie alkoholische Getränke, Schweine, das fällt nicht unter dieses Urteil. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Auch wenn wir über Itlaf sprechen und über die Absicht sprechen, so ist die Absicht, so spielt die Absicht keine Rolle, wenn es um die Verantwortlichkeit geht. Also ob jemand dein Auto aus Versehen oder absichtlich zerstört hat, spielt für die Verantwortlichkeit keine Rolle. Es spielt eine Rolle zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Sollte aber jemand es absichtlich gemacht haben, dann lastet auf ihm zweifellos eine Sünde. Und wenn der Richter weiß, dass es absichtlich gemacht worden ist, wie zum Beispiel durch ein Geständnis, dann kann er natürlich die Strafe entsprechend den Regeln in Ta'zir anpassen. Diese Angelegenheit stellt keinen Widerspruch zur folgenden Ayah dar, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, das heißt, unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft für etwas, was wir vergessen oder wenn wir einen Fehler begangen haben, 2286. Und Allah sagte ebenfalls, es ist für euch keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure Herzen vorsätzlich anstreben. 33,5. Hier redet er also von der Sünde. Ja, in beiden Versen geht es nicht um den Daman, es geht nicht um die Verantwortlichkeit, sondern es geht um die Sünde. Fällt einem eine Sünde zu oder eben nicht? Und schauen wir uns auch die folgende Ayah an, damit es deutlicher wird. Allah sagte, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا. ودية مسلمة إلى أهلي. Das heißt sinngemäß in 492, wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, ja, das ist der Khata, von dem Allah sprach, als er sagte, in Nasin au Akhtana, Akhtana, wenn wir einen Fehler gemacht haben, also wenn wir etwas aus Versehen gemacht haben. Und hier sagt Allah, wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen. Also sehen wir hier, die Verantwortlichkeit bleibt bestehen, obwohl es unabsichtlich war. Und anders funktioniert es auch nicht unter den Menschen, denn die Absicht ist eine Sache, die im Herzen ist. Und meistens weiß man das nicht, außer jemand sagt es klipp und klar. Und würde die Absicht hier eine Rolle spielen, würden mit Sicherheit viele Rechte verloren gehen, der Menschen verloren gehen. Und die Scharia schützt aber das Vermögen. Und dieses Prinzip ist von grundsätzlicher Bedeutung. Okay, wenn wir von Verantwortlichkeit reden, dann stellt sich die Frage, wie sieht es bei Nicht-Mukallaf-Personen aus? Erstmal Nicht-Mukallaf-Personen, wie zum Beispiel kleine Kinder oder geistig kranke Menschen, wenn sie in diesem Zustand eine Tat, einen Itlaf begehen, dann gilt er immer als unabsichtlich. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob sie das absichtlich gemacht haben oder unabsichtlich gemacht haben. Für sie gilt immer, Itlaf war unabsichtlich. Und das gilt gemäß Ijma' der Gelehrten, wenn das Kind das Tamiz-Alter noch nicht erreicht hat. Das heißt also, im Gegensatz zu einem Erwachsenen, wenn er absichtlich einen Menschen getötet hat, da kann es zum Qisas kommen, zur Wiedervergeltung kommen. Bei einem Nicht-Mukallaf kommt es niemals zum Qisas, weil auch seine absichtlich erwirkten Taten gelten als unabsichtlich. Wie gesagt, es gilt gemäß Ijma' bis zum Tamyiz-Alter. Ab dem Tamyiz-Alter, also wenn das Kind etwa 7 Jahre alt geworden ist, bis es Baligh ist, also zwischen 7 Jahren und maximal 15 Jahren, vielleicht auch schon früher, in diesem Fall gibt es eine Meinungsverschiedenheit, allerdings ist sie sehr, sehr schwach, ja? Widerspricht eigentlich dem folgenden Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, der Stift ist bei Dreien hochgehoben, beim Schlafenden, bis er aufwacht, beim Geisteskranken, bis er wieder gesund wird und bei einem Kleinkind, bis es groß wird, hat er Yakbur. Und ein Kind wird groß oder Balir, wenn es etwa ins Pubertätalter kommt, ja? Wenn ihm Schamhaare wachsen oder wenn er Ejakulation bekommt oder wenn es 15 Jahre alt geworden ist. Und beim Mädchen reicht auch aus, wenn sie ihre Periode zum ersten Mal bekommt. Dann gelten die Personen als erwachsen, als groß, als Baligh. Und dann sind sie auch Mukallaf. Aber vorher sind sie nicht Mukallaf. Ja, jetzt wissen wir, dass jeder Mensch für einen Itlaf haftet, weil wir gesagt haben, es spielt keine Rolle, ob jemand es absichtlich gemacht hat oder unabsichtlich gemacht hat. Die Frage ist, wer dann tatsächlich dafür aufkommt. Da müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Also wir reden jetzt hier vom Nicht-Mukallaf. Ja? Der Nicht-Mukallaf. Das heißt zum Beispiel das Kleinkind. Das Kleinkind zerstört etwas, dann wenn das Kind an sich Vermögen besitzt, wird es ausgeglichen durch sein Vermögen, das es hat. Sollte das Kind kein Vermögen besitzen, dann muss sein Vormund dafür aufkommen. In der Regel seine eigenen Eltern. Natürlich gibt es den Spezialfall, dass ein Kind angestachelt worden ist von den Eltern oder von einem Erwachsenen, dann würde auch dieser Erwachsene, wenn das feststeht, dafür haften. Also weil Kinder sind ja quasi in dieser Hinsicht wie eine Art Werkzeuge. Man sagt ihnen, mach dies, dann machen sie das, weil sie keinen eigenen ausgeprägten Willen haben. Und deswegen, wenn jemand ein Werkzeug benutzen würde, würde er auch das Werkzeug nicht verantwortlich machen, sondern denjenigen, der es benutzt hat. Deswegen Kinder, die angestachelt werden, bei ihnen haftet die Person, die sie angestachelt hat. Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Als nächstes gibt es zwei Arten von Itlaf hinsichtlich der Direktheit. Also wir haben entweder direkten Itlaf oder indirekten Itlaf. Und direkt bedeutet, dass man zum Beispiel ein Computer nimmt und ihn auf den Boden wirft, wodurch es zum Itlaf kommt. Oder wir haben einen indirekten Itlaf. Jemand zum Beispiel baut eine Wand und diese Wand wirft einen Schatten. Jemand setzt sich in diesen Schatten und die Wand stürzt ein. Ja, stürzt ein und fällt auf diese Person, wodurch sie zum Beispiel getötet wird. In diesem Fall hat der Mensch ihn zwar nicht selbst getötet, aber er war indirekt daran beteiligt, denn wäre diese Wand nicht gewesen, käme es nicht zu diesem Einsturz, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Das andere Beispiel, jemand arbeitet an einer Straße und gräbt eine Grube und dann kommt eine zweite Person und stößt eine dritte Person in diese Grube hinein. Auch diese Grube wäre sie nicht gewesen, könnte der zweite den dritten nicht hineinstoßen. Hier sehen wir, dass die Beispiele unterschiedlich sind und dass es hier unterschiedliche Stufen der Indirektheit gibt. Also Direktheit ist relativ klar. Bei Direktheit ist der Mutlif natürlich Damen, egal ob es absichtlich war oder unabsichtlich war. Und bei indirektem Interlauf sehen wir, da kommt es wirklich darauf an. Da kommt es darauf an, wie direkt oder wie indirekt dieser Itlaf gewesen ist. Ja. Es ist ein Unterschied, ob jemand, wie gesagt, im Straßenbau arbeitet und dort eine Grube gräbt, um eine Leitung zu verlegen und diese Grube absichert und dann trotzdem jemand einen anderen da reinstoßt. Oder ob jemand den Käfig eines Löwen öffnet, woraufhin dieser Käfig einen Menschen tötet. Insofern sehen wir hier, dass es hier natürlich deutliche Unterschiede gibt. Ein weiteres Beispiel wäre, jemand nimmt eine Schlange in die Hand und hält sie an einen Menschen ran, damit er ihn beißt und dann beißt er. Das war auch kein direkter Itlaf, indirekt, aber es ist eigentlich quasi schon fast wie direkt gewesen. Und deswegen würde in diesem Fall natürlich die Person bürgen dafür. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, nach welchen Maßstäben können wir sagen, dass jemand verantwortlich ist, wenn es zu einem indirekten Itlaf kommt. Und wir schauen uns die folgenden sechs Fälle an, in denen wir sagen können, ja, in diesem Fall hat jemand durch indirekten Itlaf etwas beschädigt oder zerstört. Und wir ziehen ihn zur Verantwortung, als wäre es direkt gewesen. Erster Fall ist der Ihmal. Der Ihmal, das ist die Nachlässigkeit. Im Falle der Nachlässigkeit, Beispiel dafür ist, eine Mutter spielt mit ihrem Kind am Rand eines Berges. Und die Gefahr ist deutlich zu sehen. Das Kind spielt, die Mutter ist unaufmerksam und das Kind fällt den Berg herunter und stirbt dadurch. Das ist eindeutig eine Form von Ihmal. Der zweite Fall ist der sogenannte Taqsir. Taqsir habe ich mal übersetzt mit Unzulänglichkeit. Gemeint ist hier eine Form von Nachlässigkeit, wobei es hier meistens um Fälle geht, bei denen es Vorschriften gibt. Ja. Und also es gibt Vorschriften zum Beispiel, wie man eine bestimmte Sache aufzubewahren hat. Und normalerweise muss man den Behälter schließen. Ja, das steht eindeutig auf der Packung drauf. Du musst das schließen, damit keine Luft dran kommt. Wenn Luft dran kommt, dann wird die Farbe zum Beispiel hart oder die Masse und dann ist sie kaputt. Ja, das ist eine Form von Taxier. Man hätte sich einfach an die Vorschriften halten müssen und dann wäre die Sache auch nicht passiert. Das ist der zweite. Dritte Fall ist, nennen wir Mujawazatu al-Hadd. Das heißt, man überschreitet die Grenzen. Das ist so das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben. Taqsir kommt von Qasir. Qasir bedeutet kurz. Das heißt, man macht zu wenig. Ja? Man tritt zu kurz. Und Mujawazat al-Hadd, al-Mujawaza ist das Überschreiten. Al-Hadd ist die Grenze. Und hier überschreitet man die Grenze. Beispiel: Ein Arzt verschreibt seinem Patienten eine zu hohe Dosis, ja, wodurch er verstirbt. Normalerweise hätte er, wie heißt es, ihm 1 Milligramm verschreiben müssen von einem Medikament, hat ihm aber 1 Gramm verschrieben, so was tausendfache davon. Ja. Das wäre eine Form von Mujawazatu al-Hadd. Viertens, auf Arabisch sagen wir Adam al-Ihtiraz, das heißt Unvorsichtigkeit. Unvorsichtigkeit. Jemand betritt ein Gelände, bei dem es bestimmte Schutzvorkehrungen gibt und er betritt es trotzdem ohne aufzupassen, ohne entsprechenden Helm zu tragen, ohne seinem Kind zu sagen, hier betritt die Baustelle zum Beispiel, die Baustelle und dann fällt irgendetwas herunter, wodurch ein Mensch verletzt wird oder verstirbt, weil man sich nicht an die Schutzvorkehrungen gehalten hat dort. Ja. Das heißt, man war unvorsichtig. Das ist der vierte Fall. Der fünfte Fall, in dem man bürgt bei indirektem Itlaf, ist der Amd, die Absichtlichkeit. Jemand gräbt eine Grube, damit die Leute hineinfallen. Jemand legt etwas auf den Weg, damit die anderen Menschen stolpern. Ja. Das sind in diesem fünften Fall bürgt man ebenfalls. Und der sechste Fall ist Al-Khata. Al-Khata ist das Versehen. Jemand hält zum Beispiel ein Stück Kohle mit einer Zange und dann lässt er es aus Versehen fallen. Ja? Also er ist derjenige, der die Kohle, was es angezündet hat. Er hält es jetzt in die Hand und trägt es über den Teppich. Die Gefahr ist da. Das war mit Sicherheit keine Absicht, dass es die Kohle auf den teuren Teppich fällt und ihn durchlöchert. Aber er hat ja diese Kohle dahin getragen. Also deswegen ist er auch dafür verantwortlich. Ja, wie heißt es? Jemand hat zum Beispiel einen bissigen Hund. Ja, normalerweise beißt er nicht, aber in diesem Fall hat er ihn nicht angekettet, ja, und hat dann jemanden gebissen, Gott bewahre, dann ist er dafür verantwortlich. Und so ein bissiger Hund kann einen verletzen, kann aber einen sogar auch töten. Insofern bürgt man für das, was dieser Hund anstellt. Wenn aber zum Beispiel man einen Wachhund hat und dieser Wachhund ist ja, Sinn und Zweck ist ja beim Wachhund, dass man beispielsweise Tiere fernhält oder Einbrecher fernhält. Wenn ein Einbrecher verletzt wird durch den Wachhund, bürgt man nicht, weil man bürgt nur für verletzbare Menschen. Aber dieser Mensch ist unverletzbar. Dadurch, dass er, dieser Mensch ist verletzbar, hat sich selbst verletzbar gemacht, dadurch, dass er Hausfriedensbruch begangen hat. Und so hat man das Recht, sich zu wehren. Und Sinn und Zweck eines Hundes ist ja das. Oder dieser Hund tötet einen anderen Hund, der versucht, eine Herde Schafe anzugreifen. Und der andere Besitzer sagt, du hast meinen Hund durch deinen Hund getötet. Auch in diesem Fall ist dieser Hund verletzbar geworden und deswegen bürgt man dann dafür nicht. Manchmal, weiteres Beispiel, gibt es sowohl direkten als auch indirekten Itlaf. Und zwar, jemand gräbt eine Grube, jemand gräbt ein Loch und dann kommt eine zweite Person und wirft den dritten hinein. Hier war es zwar indirekter Itlaf, aber an seine Stelle tritt der direkte. Der direkte Itlaf ist stärker und ersetzt den indirekten. Insofern wäre jetzt an dieser Stelle der Mutlif, der direkte Mutlif, Damen und nicht der indirekte Mutlif. Anders ist es, wenn es den Anschein hat, dass sie beide miteinander abgesprochen haben, um diese Tat, Gott bewahre, zu begehen. Wie zum Beispiel, einer bindet einen Gefangenen fest und der zweite übergießt ihn mit einer zündbaren Flüssigkeit und der dritte zündet ihn an, zum Beispiel. Ja, in diesem Fall würden alle dafür haften. Ja. Derjenige, der ihn festbindet, als auch derjenige, der ihn übergießt, als auch derjenige, der ihn anzündet, weil diese Taten alle miteinander deutlich verknüpft sind. Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass der indirekte Itlaf dem direkten vorgezogen wird. Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Eine Person A bereitet ein giftiges Getränk vor und gibt und die Person B gibt es dann einem Kranken zu trinken, ohne zu wissen, dass es vergiftet ist. So, der B hat jetzt den direkten Itlaf gemacht, A den indirekten, aber der direkte ist in diesem Fall unerheblich und deswegen tritt der indirekte an seine Stelle. Und das alles ist zu berücksichtigen, besonders auch, also beim Itlaf und auch besonders im Kapitel für Jinayat, das heißt Verbrechen. Jetzt schauen wir uns einen speziellen Fall an, weil der Prophet a.s. darüber ein Urteil gefällt hat. Und zwar geht es um Tiere, die einen Sachschaden anrichten. Klassisches Beispiel dafür: jemand besitzt Tiere wie zum Beispiel Schafe und diese Schafe betreten das Feld eines Nachbarn und dadurch werden die Pflanzen alle aufgefressen. Hier unterscheiden wir, ob dies tagsüber oder bei Nacht geschieht. Denn nachts ist der Schafbesitzer Dhamin und tagsüber trägt der Feldbesitzer selbst die Verantwortung. Das heißt, tagsüber sagen wir, der Feldbesitzer ist dafür verantwortlich, dass sein Feld geschützt ist, dass er selbst aufpasst. Und nachts ist der Schafbesitzer verantwortlich, wenn er seine Herde loslässt, dass er Dhamin. Denn, wie heißt es, Haram ibn Muhayyisah al-Ansari radiallahu anhu berichtet, dass al-Bara ibn Azib eine gewöhnliche Kamelstute besaß. Sie betrat einen Garten und richtete dort einen Schaden an. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darauf angesprochen wurde, urteilte er, dass ein Gartenbesitzer auf seinen Garten tagsüber zu achten hat und ein Viehbesitzer auf sein Vieh bei Nacht. Und er urteilte, dass die Viehbesitzer für das bürgen, was ihr Vieh in der Nacht beschädigt hat. Okay, und das heißt, dieser Hadith sagt eindeutig, dass der Mutlif, dass der Itlaf, der war hier indirekt, aber der indirekte Mutlif, das ist der Viehbesitzer, bürgt bei Nacht, ist also Dhamen, wenn es bei Nacht geschieht, ansonsten tagsüber nicht, weil man davon ausgeht, auch tagsüber, dass der Bauer und der Gärtner sich um ihr Feld kümmern. Und nachts eben sie sich ausruhen, deswegen sich nicht um ihr Feld kümmern. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Das ist die Ansicht der Mehrheit und die richtigere, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Was auch für diese Ansicht spricht, ist die Geschichte von Dawud und Suleiman, alayhim salatu wassalam, die Allah azzawajal im Koran al-Karim angesprochen hat. Dabei ging es nämlich darum, dass die Schafe eines Mannes bei Nacht das Feld eines Bauern zerstört haben. Dawud a.s. wurde dieser Fall vorgelegt und er schätzte, dass das Zerstörte im Wert der Schafe war. Also wenn die Schafe 10.000 Euro wert waren, so war das Feld auch in etwa 10.000 Euro wert. Und dann hat er eben geurteilt, dass der Bauer als Entschädigung die Schafe erhält. Suleiman alayhi salatu wassalam, sein Sohn, sagte, wenn ich geurteilt hätte, hätte ich wie folgt geurteilt. Der Bauer erhält die Schafe zeitweise. Nämlich so lange, bis der Schafsbesitzer das Feld wieder in Ordnung gebracht hat. Und während dieser Zeit darf der Bauer von der Milch und der Wolle der Schafe profitieren. Wenn das Feld wieder hergerichtet worden ist, muss der Bauer, muss der Feldbesitzer die Schafe dem Schafsbesitzer wieder zurückgeben. Und darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Und wir ließen Suleiman es begreifen und allen gaben wir Urteilskraft und Wissen. Diese Aya ist von unglaublicher Bedeutung und wäre sie nicht herabgesandt worden, stünde es sehr schlecht um die Richter, wenn sie falsch urteilen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala beide gelobt und Urteilskraft zugeschrieben und Wissen gegeben und Wissen zugeschrieben, was bedeutet, dass wie heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Taufiq gegeben hat, wie man urteilt, aber der Wahrheit näher oder die Wahrheit getroffen hat dann letztendlich Suleiman a.s. Und warum? Weil das Problem im Urteil von Dawud a.s. ist ganz klar, er hat den Schafsbesitzer zwangsenteignet. Und das darf normalerweise nicht der Fall sein. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dieses Feld wiederherzustellen, aus welchem Grund sollte man jemanden zwangsenteignen? Das ist sein Eigentum und das ist das Problematische an diesem Urteil gewesen. Und deswegen war Suleimans Urteil richtiger. Allahu tabarak ta'ala a'lam. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Fall, und zwar, wenn man auf Tieren reitet und dann kommt es zu einem Itlaf. Dann kommt es darauf an, der Reiter bürgt, was sein Tier mit seinen Vorderbeinen beschädigt, aber nicht, was es mit seinen Hinterbeinen beschädigt. Es sei denn, man lässt es rückwärts laufen. Also gemeint ist, wenn man reitet und vorwärts läuft, dann sieht man ja, was geschieht. Dann sieht man ja, was geschieht. Und deswegen bürgt man dann auch dafür, wenn man irgendwo drauf läuft und etwas zerstören würde. Aber wenn man eine bestimmte Sache passiert und dann zum Beispiel kommt ein Tier plötzlich es ist unter dem Vierbeiner und man läuft darauf mit den hinteren Beinen, dann bürgt man nicht dafür, weil das sieht man als Reiter auch nicht und deswegen ist man auch dafür nicht verantwortlich. Es sei denn, man fährt rückwärts. Ja, wenn man rückwärts fährt, dann natürlich gilt umgekehrt, dass man verantwortlich ist. Also wenn man reitet rückwärts, dann ist man verantwortlich für das, was man mit den Hinterbeinen natürlich zerstört. Übertragen auch auf die heutige Zeit, wenn man mit dem Auto fährt, und vorne mit dem Vorderteil ein Auto reinfährt, dann ist natürlich ist man dafür verantwortlich, ja, weil dass man dafür Damen. Man schaut nach vorne, man fährt jemandem von hinten rein, dann ist man selbst dafür verantwortlich, weil mit seinem Vorderteil jemandem reingefahren ist. Und aus der eigenen Sicht betrachtet, wenn jemand einem dann von hinten reinfährt, ist man nicht dafür verantwortlich, sondern er muss aufpassen. Und umgekehrt genauso sagen wir, wenn man aber rückwärts fährt, ist man wiederum verantwortlich für das, was man hinten trifft. Es kann auch sein, dass man etwas zerstört, indem man das Tier niederknien lässt. Sollte man ein Kamel zum Niederknien befehlen, dann ist man Damen. Ja, man hat den Auftrag gegeben. Aber sollte das Kamel sich selbst hinsetzen, ja, niederknien, dann sagen manche Gelehrten, greift der folgende Hadith al-Ajma'u Jubar. Das heißt, für die von einem Tier angerichtete Beschädigung gibt es keine Entschädigung. Für die von einem Tier angerichtete Beschädigung gibt es keine Entschädigung. Und sollten mehrere Leute auf einem Tier reiten, so trägt nur der Vordere die Verantwortung, wenn mit seinem Vorderteil etwas beschädigt wird. Wird allerdings durch das Niederknien etwas beschädigt, dann bürgen beide, weil eben das Gewicht hier von beiden ausgeht. Also mit dem Tier zusammen bildet man zu dritt zum Beispiel ein Gewicht und dieses Gewicht ist ja letztendlich Grund für die Zerstörung. Ja, bei allen anderen Fällen als die erwähnten gibt es keinen Daman für Zerstörungen, die durch Tiere verursacht worden sind, weil der Prophet a.s. gesagt hat, für die von einem Tier angerichtete Verletzung wegen einer Grube und eines Brunnens gibt es keine Wiedervergeltung. Al-Ajma'u Jurhuha Jubar, Wal-Ma'dinu Jubar, Wal-Bi'ru Jubar. Ja. Also jemand gräbt einen Brunnen, damit die Leute davon trinken, und dann stürzt ein Kind dort hinein. Dafür ist der Brunnenbauer nicht verantwortlich. Und dieser Hadith gilt sowohl in Bezug auf Menschen als auch auf Wertsachen. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, auch die richtige Ansicht, im Gegensatz zu manchen, die sagen, dieser Hadith beziehe sich nur auf Itlaf durch Menschen oder beziehe sich nur auf Menschen, die den Itlaf abbekommen und nicht auf Wertsachen. Also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, normalerweise ist man nicht verantwortlich für das, was ein Tier macht. Ausgenommen von dieser Regel ist, wenn es durch Nachlässigkeit zum Beispiel, also wenn der Besitzer mitschuldig ist, wie zum Beispiel durch Nachlässigkeit. Beispiel dafür wäre eben, dass er bei Nacht nicht aufgepasst hat, was seine Tiere machen. Oder jemand bindet seine Kamelstute in der Nähe von Kindern nicht fest. Und das wäre eine Form von Taqsir, Unzulänglichkeit. Ja. Nach den Regeln der Kunst muss man auf sein Kind, auf seine Kamele aufpassen und darf sie nicht in der Nähe von Kindern loslassen. Ja. Und deswegen würde man dafür dann bürgen, ansonsten nicht. Also wenn man sein Kind ordentlich, wenn sein Kamel ordentlich angebunden hat und eine andere Person kommt und lässt seine Kinder in der Nähe dieser Kamelstute spielen und die Kamelstute verletzt sie, dann ist man als Tierbesitzer nicht dafür verantwortlich, weil man sich ja an die Regeln gehalten hat. Dann gibt es natürlich auch Fälle, in denen man kein Damen ist, auch wenn man absichtlich den Itlaf begangen hat. Und das gilt im Falle des Sa'il. Das Sa'il ist ein Angreifer, das heißt, ein Mensch versucht einen anderen Menschen anzugreifen. Oder zu töten oder also irgendwie zu töten oder zu verletzen. Meistens natürlich das Erste, geht darum, diese Person nennt man Sa'il, er versucht als ein Angreifer. Beispiel, jemand greift mit einer Waffe an und will einen anderen Menschen töten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns deutlich gemacht, dass wir uns in diesem Fall wehren dürfen. Allah sagte, فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. 294. Eben sagt Allah subhanahu sinngemäß, und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückgeht. Das heißt, diese Aufforderung zum Kampf ist eindeutig eine Aufforderung, gegen den Sa'il vorzugehen. Und auch sagte der Prophet a.s.w. in einem Hadith von Sa'id ibn Zayd, berichtet er, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat, wer wegen seines Vermögens getötet wird, ist ein Märtyrer. Wer wegen seiner Ehefrau getötet wird, ist ein Märtyrer. Wer wegen seiner Religion getötet wird, ist ein Märtyrer. Und was auch in diesem Zusammenhang passt, es gibt ja im Islam sogenannte Blutgeld für, bei Verletzungen, bei Töten und so weiter. Und der Prophet a.s.w. hat die Dia einer Person abgesprochen, die eine andere Person gebissen hat, wodurch derjenige, der gebissen hat, seinen Zahn verloren hat. Ja. Der Vater von Safwan ibn Ya'la berichtet, er sagte, einer meiner Lohnarbeiter hatte einmal mit einem Mann gekämpft. Er biss ihm in seine Hand, woraufhin der andere sie zurückzog und dem Lohnarbeiter so sein mittlerer Schneidezahn herausfiel. Er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, worauf er sallallahu alaihi wasallam die Dia, das Blutgeld, für ungültig erklärt hat. Aber normalerweise, wenn eine Person anderen den Zahn raushaut, dann gibt es dafür ein festgesetztes Blutgeld. Aber hier hat der Prophet es umgekehrt. Und er sagte, willst du etwa, dass er seine Hand in deinen Mund legt, sodass du daran wie ein Hengst knabberst? Und diese Überlieferung macht deutlich, dass man sich wehren darf. Auch die folgende Überlieferung macht deutlich, dass man, wenn man Mujawazat al-Had macht, das heißt, die seine Grenzen überschreitet, dass man dafür verantwortlich ist. Anas ibn Malik berichtet, dass einmal ein Beduine zur Tür des Gesandten sallallahu alaihi wasallam kam und sein Auge an den Türspalt setzte. Da erblickte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und ging auf ihn mit einem Stück Eisen oder einem Stock zu, um ihn sein Auge auszuschlagen. Als er dies sah, kehrte er um. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, wenn du geblieben wärst, hätte ich dir dein Auge ausgeschlagen. Und das bedeutet, dass er sich dadurch hier verletzlich gemacht hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist man auch dafür nicht Damin. Dies, wobei natürlich Vorsicht geboten ist, grundsätzlich gesehen ist der Mensch verletzlich. Entschuldigung, unverletzlich. Grundsätzlich gesehen ist der Mensch unverletzlich. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte ganz klar und deutlich, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Das heißt, das Blut eines muslimischen Menschen darf nur in einem von drei Fällen vergossen werden. Und das ist eben eine Ausnahme. Das sind Ausnahmen, und Ausnahmen, wie man so schön sagt, bestätigen die Regel. Im Falle des Unglaubens nach dem Glauben, Unzucht nach Ihsan und für den Mord an einer Seele, ohne dass sie einen Mord begangen hat. Und deswegen müssen wir hier aufpassen im Falle des Sa'il, weil darf man nicht sofort zur Maßnahme des Tötens ansetzen, weil es ja auch andere Methoden gibt, die man vorher in Anspruch nehmen muss, um sich zu wehren, wie das Ersuchen von Hilfe, das Abschließen der Tür, wie das Davonfahren mit dem Auto, indem man ihn außer Gefecht setzt durch andere Methoden, wie zum Beispiel durch einen Schlag, an eine Stelle, wodurch er nicht mehr fähig ist, sein Opfer oder sein vermeintliches Opfer zu töten. Ja. Insofern ist es nur in der Notwehr erlaubt, den Sa'il zu töten. Das heißt, wenn man davon überzeugt ist, dass er einen selbst töten will und man keine andere Chance sieht und Chance hat, sich selbst zu sein Leben zu schützen. Und deswegen, Abu Huraira sagte, Einmal kam ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allah, stell dir vor, jemand will mein Geld nehmen. Da sagte er: Dann gib es ihm nicht. Ja? Er sagt, er gibt es ihm nicht. Er hat nicht gleich gesagt, töte ihn, sondern gib es ihm einfach nicht. Fertig. Er sagt, ich stell dir vor, er bekämpft mich. Dann sagt er, dann bekämpfst du ihn ebenfalls. Das heißt, wer dich? Dann sagt er, stell dir vor, er würde mich töten. Das ist die dritte Stufe. Er sagte, dann bist du ein Märtyrer. Dann fragte der Mann, stell dir vor, also das heißt, also er würde mich töten und ich würde mich nicht dabei wehren. Dann sagt er, bist du ein Märtyrer? Und stell dir vor, oder stell dir vor, ich würde ihn töten. Schön, nicht, dass er nicht ihn wehrt, sondern es kommt zum Gefecht und es wird getötet. Dann sagt er, dann bist du ein Märtyrer. Aber dann sagt er, stell dir vor, ich würde ihn töten. Dann sagt, dann ist er in der Hölle. Dann ist er also kein Märtyrer, sondern ist er der Sa'il in der Hölle, Gott bewahre. Und wie gesagt, das aufbaut auf dem Prinzip, dadurch, dass jemand zu einem Sa'il geworden ist, hat er sich selbst verletzlich gemacht. Und dann ist der Verteidiger gemäß Ijma' kein Dhamen, Allahu a'lam. Anders sieht es aus, wenn er sich hätte anders wehren können. Wenn er sich hätte anders wehren können, wenn er einfach hätte wegfahren können, wenn er einfach hätte dem, wie heißt es, Saal erschrecken können und dann geht er weg, wenn er einfach die Tür zuschließen kann und so weiter und so fort, dann wäre er in diesem Fall dann wäre er schon Dhamen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann ist denn ein Sa'il ein Sa'il? Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Nummer 1, der Sa'il ist eindeutig im Unrecht. Wer eine Person, die in das Grundstück einer anderen Person eindringt und ihn töten will, das ist ein Sa'il, er ist eindeutig im Unrecht. Anderer Fall wäre, wenn sich zwei Leute streiten um ein Grundstück. Jeder beansprucht es für sich. Bevor ein juristisches Urteil gefällt wird, kann man hier nicht von einem Sa'il sprechen, wenn er, wenn er das Grundstück betritt, das beide beanspruchen. Ja. Zweite Bedingung: Es geht beim Sa'il um einen Angriff auf etwas Bedeutsames, wie zum Beispiel die Seele. Vermögen, wie im Hadith, der erwähnt worden ist. Jemand will mein Geld nehmen, was soll ich mit einem sagen? Gib es ihm nicht. Ja? Das Vermögen oder die Seele oder die Würde, ja? Wie jemand eine andere Person vergewaltigen will, die Ehefrau vergewaltigen will, das ist etwas Bedeutsames. Ja? In diesem Fall redet man von einem Sa'il. Ansonsten, wenn jemand kommt anzugreifen und man weiß, er will einen Miswak klauen oder einen Bleistift klauen oder ein Buch klauen, dann dürfte man diese Person niemals töten. Und das wäre also absolut unverhältnismäßig. Drittens, wenn man die Möglichkeit hat, den Sa'il an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern, muss man dies nach manchen Gelehrten tun, denn es gibt auch Menschen, die sich in den Häusern irren. Ja, es kann auch passieren, dass jemand ein Haus betritt. Und er dachte es seins, hat aber die Tür verwechselt. Solche Sachen passieren vielleicht selten, aber können passieren. Insofern mit dem Sa'il auch zu reden, wenn dies möglich ist, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er in einem Haus ist, das ihm nicht gehört oder ähnliches. Das ist auch eine Möglichkeit des Wehrens, damit die Person nicht als Sa'il oder man sicher geht, dass diese Person auch wirklich ein Sa'il ist. Und viertens, ganz wichtig, es gibt keine andere Möglichkeit, sich zu wehren, außer durch das Töten. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann muss man zu einer anderen Maßnahme greifen. Aber das Töten ist das Letzte, was man anwenden dürfte im Falle der Notwehr. Im nächsten Fall geht es darum, dass der Sa'il kein Mensch ist, sondern ein Tier ist und die meisten oder die Gelehrten sagen, sind sich darüber einig, die Studien sind sich darüber einig, dass man hiermit genauso umgeht wie mit einem Menschen. Und Deswegen, wenn ein Tier wild geworden ist und einen Menschen angreifen, darf man sich zur Wehr setzen und zur Not darf man auch dieses Tier dann töten. Und die allermeisten Gelehrten, das ist auch die richtige Ansicht, und auch der Ansicht, dass es dann hier keinen Daman gibt. Und sollte man, wie heißt es, einen Gegenstand nehmen, dieses Tier bewerfen und töten und dabei Allahs Namen erwähnen, darf man dieses Tier auch dann gemäß nach manchen Gelehrten auch als Jagdbeute behandeln und dementsprechend dann auch verzehren. Alles Erwähnte ist auf folgenden Grundsatz aufgebaut: Was aufgrund einer Notwendigkeit erlaubt ist, ist nur so weit wie nötig erlaubt. Ma ubiha lid-darura yuqaddaru biqadriha. Zweite Sache, wofür man ist nach islamischem Gesetz kein Damen ist Bezug auf Musikinstrumente, denn die sind grundsätzlich haram. Und davon ausgenommen ist das Duft, das Tamburin, denn der Prophet a.s. erlaubte dies für Frauen bei Hochzeiten zu schlagen. Wadribu alayhi bid-dufuf, schlag dazu auf Tamburine. Und der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib berichtet, dass dann eine Frau zum Propheten ging und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe gelobt, vor dir den Tamburin zu schlagen. Er sagte dann: Erfülle dein Gelübde. Wäre es also verboten, dürfte man dieses Gelübde nicht erfüllen. Und manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass der Grund, warum der Tamburin oder das Tamburin ausgenommen ist, weil die Verlockung damit geringer ist als mit anderen Instrumenten. Also wie gesagt, also für den Zerstörung von Islah von Musikinstrumenten außer dem Duft gibt es keinen Daman. Aber auch hier gilt es aufzupassen, dass man nur das zerstört, was zerstört werden muss. Beispiel: Jemand hat ein Speichermedium, wie zum Beispiel eine CD oder eine Kassette oder was auch immer, und darauf befindet sich Musik, gibt es keinen Grund, das Speichermedium zu zerstören. Es reicht aus, wenn man die Aufnahme löscht. Weiteres Beispiel ist das Kreuz. Im islamischen Sinne haftet man nicht für den Itlaf eines Kreuzes, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Jesus alaihi salam: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, schon bald wird der Sohn der Maria unter euch als gerechter Herrscher hinabsteigen. Die Kreuze zerstören, die Schweine töten, die Jizya abschaffen und es wird Geld im Überfluss geben, sodass es keiner mehr annehmen wird. Folglich ist das Kreuz aus Sicht Jesu a.s. wertlos und durch unseren Propheten a.s. bestätigt. Anderes Beispiel sind Gold- oder Silberschüssel, die der Prophet a.s. verboten hat. Denn also man darf aus solchen Schüsseln nicht trinken und essen. Das heißt, wenn man es zerstört, unbrauchbar macht als Trink- oder Trinkgefäß oder als Teller dann, oder als Besteck, dann bleibt aber das Gold oder das Silber natürlich Eigentum des Eigentümers. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.